Wärst du nicht hier, könnte ich nicht mehr auf dem Boden stehen. Dann könnte ich nicht mehr die Türen sehen. Das alles mir, wärst du nicht hier. Wärst du nicht hier, ja, dann wär mir jede Nacht so bang. Der Tag, der wär so furchtbar lang, weil ich dann friere. Wärst du nicht hier, wärst du nicht hier, mein Himmel fällt, Regen kommt in mir. Und ohne dich wär ich ein Nichts auf der Welt und ich verliere. Wärst du nicht hier, wärst du nicht hier. Wenn der Winter keinen Frühling bringt, dann hör ich, dass kein Vogel singt, kein einziges Tier. Wärst du nicht hier, wärst du nicht hier, mein Himmel fällt, Regen kommt in mir. Und ohne dich wär ich ein Nichts auf der Welt und ich verliere. Wärst du nicht hier, wärst du nicht hier. Wenn der Winter keinen Frühling bringt, dann hör ich, dass kein Vogel singt, kein einziges Tier. Wärst du nicht hier?